Mein Gott, nach Hause. Ja, ich will nach Hause. Ein Mann kommt nach Deutschland. Er war lange weg, der Mann. Sehr lange. Vielleicht zu lange. Und er kommt ganz anders wieder, als er wegging. Sie kommen immer anders wieder, als sie hingehen. Immer. Er hat 1000 Tage draußen in der Kälte gewartet. Und dann bin ich bis 17 Jahre auf die Straße gelandet. Und dann habe ich es dann geschafft, bis zu 3 Flaschen Wodka mir das Leben schön zu trinken. Und als Eintrittsgeld musste er mit seiner Kniescheibe bezahlen. Da wir zu dem Zeitpunkt außerhalb von Breslau waren, bei Freunden, ich war ja dann nur noch so klein, sind wir dann also mit dem Zug erstmal nach Dresden. Da habe ich dann, kaum dass wir da waren, die Dresdner Angriffe erlebt. Und nachdem er nun 1000 Nächte draußen in der Kälte gewartet hat, kommt er endlich doch noch nach Hause. Unser Leben in Afghanistan war nicht gut. Es gab wegen des Kriegs keine Sicherheit. Wir konnten nicht zur Schule gehen. Ich selbst kann nicht lesen und schreiben. Deshalb haben wir beschlossen, das Land zu verlassen. Draußen vor den Türen. Ein Feature von Tabea Sörgel und Martin Becker. 1. Ein Mann kommt nach Deutschland und schreibt darüber, wie ein Mann nach Deutschland kommt. Das Leben ist so. Erster Akt. Grauer Himmel. Es wird einem wehgetan. Ich habe auch ein bisschen später eingeschaltet. Also ich glaube, da lief es schon so ein bisschen. Zweiter Akt. Grauer Himmel. Man tut wieder weh. Dritter Akt. Es wird dunkel und es regnet. Manchmal kann ich es gar nicht glauben, dass er so jung gestorben ist, mit 26. Und dass er dann auch noch genau einen Tag vor der Uraufführung von draußen vor der Tür gestorben ist. Da steht jemand. Da stehst du. Auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg. Du guckst auf das Grab von Wolfgang Borchert und den Eltern. Tapfere kleine Soldatenfrau, ich kenn das Lied. Du sitzt vor Jahren allein in deiner Küche in der Nacht und im Radio läuft draußen vor der Tür. Danach lässt dich Borchert nicht mehr los. Das hatte so eine Dringlichkeit, als wenn es da wirklich ums blanke Überleben geht. Du lebst in Hamburg. Du stehst für alle, die nicht loskommen. Von Borchert. Du liebst Elbe und Alster, wie Borchert sie liebte. Deshalb gehst du für uns durch Hamburg im Regen und guckst dich um und erinnerst dich. Ein Stück, das kein Theater spielen und kein Publikum sehen will. Ein Novembertag in Hamburg. Ungewöhnlich warm. Von heute auf morgen sind die Temperaturen um 10 Grad gestiegen. Der Abend dieses regnerischen, milden 21. November 1947 erschüttert das Nachkriegstheater. Die Personen sind Beckmann, einer von denen. Seine Frau, die ihn vergaß. Deren Freund, der sie liebt. Ein Mädchen, dessen Mann auf einem Bein nach Hause kam. Ihr Mann, der 1000 Nächte von ihr träumte. Gleich beginnt die Uraufführung von Draußen vor der Tür. Aber jetzt tritt Regisseur Wolfgang Liebeneyer vor das Publikum und hat eine Nachricht. Wolfgang Borchert ist tot. Gestern gestorben. Mit 26, einen Tag vor der Premiere. In der Fremde, in einem Schweizer Spital. Der alte Mann, an den keiner mehr glaubt. Der Beerdigungsunternehmer mit dem Schluck auf. Ein Mann kommt nach Deutschland, aus dem Krieg, nach Hause. Er klopft überall an und bleibt trotzdem draußen. Beckmann heißt dieser Mann. Verloren, verzweifelt, vergessen, wie seine ganze Generation. Ihre Welt liegt in Trümmern. Ihr Schmerz kennt keine Zeit. Auch was er über Deutschland sagt, über dieses Land, in dem wir leben und in dem so eine große Angst herrscht und so eine Taubheit, so eine emotionale Taubheit. Ein Kabarettdirektor, der mutig sein möchte, aber dann doch lieber feige ist. Frau Kramer, die weiter nichts ist als Frau Kramer. Und das ist gerade so furchtbar. Wen lassen wir heute draußen stehen? Nachts im Regen, auf der Straße. Da gibt es die Frau, die schon immer auf der Flucht ist und sich nach ihren Kindern sehnt. Da gibt es den Mann, der sich eingesperrt fühlt, als er zum ersten Mal wieder eine Tür hinter sich schließt. Da gibt es die Frau, die für den Frieden in den Krieg geht und nicht weiß, wie sie zurückkommen wird. Da gibt es den Mann, der in seinen Träumen wieder das Kind ist, das die Zerstörung einer Stadt erlebt. Von ihnen wollen wir erzählen. Sie lassen wir erzählen aus der Ferne. In diesem Jahr, in dem wir drinnen bleiben sollen, wenn wir denn können. Deshalb klingen sie manchmal so, als drängen ihre Stimmen über einen rauschenden Fluss hinweg zu uns herüber. Ein Straßenfeger, der gar keiner ist. Der andere, den jeder kennt. Die Elbe. Ein Fluss wie die Elbe, die schon bei Wolfgang Borchert fließt und spricht. Die immer da ist, die alles sieht, alles hört, alles weiß. Da draußen vor unseren Türen. Und die Elbe, die stinkt. Stinkt, wie eben das Abwaschwasser einer Großstadt stinkt. Nach Kartoffelschale, Seife, Blumenvasenwasser, Steckrüben, Nachttöpfen, Chlor, Bier und nach Fisch. Und nach Rattendreck. Danach stinkt sie. Die Elbe. Aber die sie lieben, die weit weg sind und sich sehen, die sagen, sie riecht. Nach Leben riecht sie. Nach Heimat, hier auf der verlorenen Kugel. Der 20. Mai 1921 in Hamburg. Das erste und einzige Kind von Hertha und Fritz Borchert ist ein Junge. Er geht nicht gern zur Schule, aber er schreibt Gedichte. Wie im Rausch. Als er 17 ist, werden seine ersten Verse gedruckt. Neben der Poesie träumt er vom Theater. Seine Ausbildung zum Buchhändler bricht er ab und wird Schauspieler. Er hasst die Nationalsozialisten und das sagt er auch so. Als er endlich an der kleinen Landesbühne Osthannover in Lüneburg spielen darf, rächt sich das Regime. Er muss in den Krieg. Während seiner Grundausbildung in Weimar schreibt er an einen Freund: Ich bin so unfreiwillig unter die Räder eines mir aufgezwungenen Lebens gekommen, dass ich beim besten Willen keine Zeit und Besinnung finden konnte, dir zu schreiben. Den Geist der Opposition wollen wir wach und lebendig halten. Für den Tag des Aufbruchs und Anbruchs einer größeren, freien und schöneren Zeit. Mit 18 hat er noch romantische Gedichte übers Sterben geschrieben. Jetzt lernt er es wirklich kennen. Er stemmt sich gegen den Tod, wie er es in seinem frühen Gedicht Weg vorhersagt. Ich sehe in einen Spiegel und bin so jung. Dämmerung wird sein, wenn morgen ich in meinen Spiegel sehe. Kerzenschein, wenn hinter mir der bleiche Bruder steht. Und dann, an irgendeinem Tage, ist der Spiegel leer. Ich stand und sann und flüsterte die Totenklage meiner Jugend schwer. Gib mir mein Lachen. Gib mir den Frieden wieder, kalter Spiegel. Das Elisabeth-Krankenhaus in Hamburg-Eimsbüttel 5 Jahre später. Der junge Mann ist schwer krank. Er kann nicht mehr alleine aufstehen und nur mit Mühe flüstern. Zwischen zermürbenden Röntgenbehandlungen und Fieberanfällen schreibt er. Briefe, Gedichte, Kabarettsendungen, um Geld für den Klinikaufenthalt zu verdienen. Und eines Tages seine erste Kurzgeschichte. Die Hundeblume. Über einen Gefangenen und eine kleine gelbe Blume, die ihn in seiner Einsamkeit am Leben hält. Tagelang sehnt er sich nach der Blume. Dann pflückt er sie heimlich. Mehr ist nicht nötig. Und dann trug er sie behutsam wie eine Geliebte zu seinem Wasserbecher, stellte das erschöpfte kleine Wesen da rein und dann brauchte er mehrere Minuten. So langsam setzte er sich. Angesicht in Angesicht mit seiner Blume. Er war so gelöst und glücklich, dass er alles abtat und abstreifte, was ihn belastete. die Gefangenschaft, das Alleinsein, den Hunger nach Liebe, die Hilflosigkeit seiner 22 Jahre, die Gegenwart und die Zukunft, die Welt und das Christentum. Ja, auch das. Als Soldat an der Ostfront holt sich Wolfgang Borchert Erfrierungen an den Füßen und eine schwere Lebererkrankung. In den letzten Kriegswochen schlägt er sich zu Fuß 600 Kilometer nach Hamburg durch. Er kommt halbtot, mit Fieber und Gelbsucht zu Hause an. Im Herbst kann er noch ein einziges Mal bei einem Kabarettabend auftreten. Dann kehren die Fieberanfälle mit voller Wucht zurück. Borchert weiß, die Zeit, die er hat, muss er nutzen, um aus sich herauszuholen, was solche wie ihn so krank macht. Also ohne die Krankheit wäre das wahrscheinlich nicht so schnell gegangen, dass er das aufgearbeitet hat. Er war ja praktisch der Erste, der das gemacht hat in dieser Zeit. Hans-Gerd Winter hat den Krieg noch selbst erlebt, liest Borchert schon in der Schule und ist begeistert von seinem Stil. Später wird er Vorsitzender der Internationalen Wolfgang-Borchert-Gesellschaft. Sie wurde 1988 in Hamburg gegründet und veranstaltet Lesungen, Ausstellungen, gelegentlich auch Konferenzen und gibt ein Jahresheft heraus. Es ist ja eine sehr stark bildliche Schreibweise, die gleichzeitig stark rhythmisiert ist, auf Klang orientiert auch. Er hatte als Vorbild den Swing seiner Zeit, das war ja die, im Grunde genommen die Musik seiner Generation, das wollte er auch sprachlich irgendwie abbilden und findet sich auch in vielen Texten. Und das spricht auch heute noch Leute an, zumal es irgendwie jugendlich wirkt. Er ist ja nun auch sehr früh gestorben, das heißt, sind ja alles relativ junge Texte. Auch die Ärzte können Wolfgang Borchert nicht helfen. Ostern 1946 entlassen sie ihn und er schreibt weiter. Fieberattacken und Schwächeanfällen zum Trotz. Nach Feierabend tippt sein Vater die Geschichten auf der Schreibmaschine ins Reine. Man hat den ganzen Krieg behelfsmäßig gelebt und sich nach allem gesehnt. Nun wollen wir endlich mal leben, um wenigstens noch einen Teil unserer Jugend mit dem zu erfüllen, wonach man sich jahrelang gesehnt hat. Mit Arbeit. Und dann schreibt er einen Text wie eine pochende Wunde. Innerhalb von nur 8 Tagen. Draußen vor der Tür. Ein Stück, das kein Theater spielen und kein Publikum sehen will. Über einen Kriegsheimkehrer, der nach Hamburg zurückkommt und den Krieg noch in sich trägt, aber seine Mitmenschen wollen nichts mehr davon wissen. Borchert nennt seine Hauptfigur Beckmann, einer von denen. Einer wie er. Borchert ist ja zu den Eltern zurückgekehrt. Er hatte eine Heimat. Und die Eltern haben ihn ja auch gepflegt. Das ist sozusagen ein wichtiger Unterschied. Aber in der Grundhaltung, da denke ich, ist die Parallele, denn Borchert sah sich ja als Sprecher der jungen Generation, die in den Krieg geschickt worden ist, ohne gefragt zu werden und ohne wirklich zu wissen, warum, wozu. Ich konnte mich mit diesem Beckmann, auch wenn ich nie im Krieg war und da in meiner kleinen Küche zu Hause saß, mein Leben völlig unbedroht von irgendwelchen wirklich großen existenziellen Ängsten war, konnte ich mich mit ihm identifizieren und ich konnte irgendwie alles verstehen, was er da sagt, auch was er über Deutschland sagt, über dieses Land, in dem wir leben. Du stehst am Hamburger Hafen. Du siehst den Schiffen nach. Du erinnerst dich. Du folgst Wolfgang Borchert in die Verwüstung, die der Krieg hinterlässt, damals in deiner kleinen, warmen Küche. Jetzt blickst du übers Wasser, wie schon Borchert übers Wasser geblickt hat. Nicht irgendein Wasser. Die uralte, ewig junge Elbe. Ihr widmet Borchert Texte. Sie vermisst er in den langen Jahren im Krieg. So sehr, dass er mit erfrorenen Füßen hunderte von Kilometern zu ihr zurückläuft. Sie erfüllt ihn mit Hunger nach Liebe und Hoffnung auf Leben. Wir sind eine Generation ohne Abschied, die sich davonsteht wie Diebe, weil sie Angst hat vor dem Schrei ihres Herzens. Wir sind eine Generation ohne Heimkehr, denn wir haben nichts, zu dem wir heimkehren könnten. Und wir haben keinen, bei dem unser Herz aufgehoben wäre. So sind wir eine Generation ohne Abschied geworden und ohne Heimkehr. Aber wir sind eine Generation der Ankunft. Vielleicht sind wir eine Generation voller Ankunft auf einem neuen Stern, in einem neuen Leben. Voller Ankunft unter einer neuen Sonne zu neuen Herzen. Vielleicht sind wir voller Ankunft zu einem neuen Lieben, zu einem neuen Lachen, zu einem neuen Gott. Wir sind eine Generation ohne Abschied, aber wir wissen, dass alle Ankunft uns gehört. 2. Eine Frau geht für den Frieden in den Krieg und weiß nicht, wie sie zurückkommen wird. Also es sind so ganz einfache Dinge, die sie dann nicht mehr machen können, wie in den Supermarkt einkaufen gehen, weil sie komplett reizüberflutet sind. Das ist das Erste. Und das viel Wichtigere ist auf Punkt 0 ganz oben, dass sie nicht mehr gucken müssen hinter jedem Regal, wer steht dort, was ist da, wer kommt mir entgegen, hat er eine Waffe, hat er einen Sprengstoffgurt um. Für die meisten von uns ist Krieg weit weg. Er hat sich nicht in Körper und Seele eingebrannt, wie bei Wolfgang Borchert. Krieg ist für die meisten von uns so fern und unwirklich wie ein Albtraum, an den wir uns lieber nicht erinnern. Es sei denn, wir gehen ganz bewusst dorthin, wo der Krieg auf uns wartet, weil wir es als unsere Pflicht verstehen. Also ich habe nach dem ersten Mal Afghanistan ein Jahr gebraucht, bis ich wirklich wieder zu Hause war. Und dann war ich ja gleich wieder in der Vorbereitung für den nächsten Einsatz. Nach dem zweiten Mal Afghanistan war ich ein bisschen gesettelter, wusste ganz genau, wo meine Punkte sind, wo die Druckknöpfe sind, was jetzt bei mir nicht gut gewesen ist und wie ich damit umzugehen habe. Also habe ich dann ein halbes Jahr gebraucht. Nariman Hamuti hat 2 Auslandseinsätze hinter sich. 2008 als Kommandantin eines Dingo-Radpanzers und Übersetzerin in Kunduz. 2011 als Übersetzerin in Kunduz und Mazar-i-Sharif. Sie ist Soldatin. Mittlerweile als Marineoffizierin. Außerdem ist sie Vorsitzende des Vereins Deutscher Soldat, den Offiziere und Offizieranwärter mit und ohne Migrationshintergrund 2011 gegründet haben. Jeder Einsatz ist ein halbes Jahr Ausnahmezustand. Monotonie auf der einen und akute Bedrohung auf der anderen Seite. Einsamkeit und fehlende Privatsphäre. Ständige Anspannung und Erschöpfung. Durch dieses ganze Anstrengende, jedes Mal innerhalb von 2 Minuten angezogen zu sein und auf dem Fahrzeug zu sitzen, um rauszufahren oder um bereit zu sein, waren sie auch ständig müde. Also ich war ständig müde, ständig. Wie oft ich dann geschlafen habe, wenn ich wusste, okay, frühestens nachmittags um 4 muss ich los, dann habe ich jede freie Minute genutzt, um mich ins Bett zu legen, um was zu lesen, um runterzukommen und zu schlafen. Am dritten Abend nach Hamutis Ankunft in Kunduz wird das Bundeswehrcamp mit Raketen beschossen. In Mazar-i-Sharif muss sie innerhalb von 8 Tagen 3-mal für getötete Kameraden Spalier stehen. Sie hat Angst um ihr Leben und spielt gleichzeitig die Gefahr herunter, um Familie und Freundinnen in Deutschland die Angst zu nehmen. Nach beiden Einsätzen sucht sie sich professionelle Hilfe, um ihre Erlebnisse zu verarbeiten. 2008 ist das noch ungewöhnlich, 2011 schon üblicher. Etwa 3600 deutsche Soldatinnen und Soldaten sind konstant im Auslandseinsatz. Im Anschluss haben sie das Recht auf mindestens 5 Therapiesitzungen. Die Zahl der Bundeswehrangehörigen, die im Auslandseinsatz eine posttraumatische Belastungsstörung erleiden, steigt seit Jahren. Nach ihrer Rückkehr fehlen Nariman Hamuti die Menschen, mit denen sie ein halbes Jahr unentwegt unter Extrembedingungen zusammen war. Gleichzeitig ist sie auch froh, wieder allein zu sein und nicht 1,5 Kilometer zur Dusche laufen zu müssen. Für mich war es dann der Knaller, dass ich morgens aufgewacht bin, nicht den Wecker von meinen 6 anderen, mit denen ich im Zelt gelebt habe, morgens schon gehört habe. Und dass ich einfach aufstehen konnte, ohne irgendwas anhaben zu müssen, um dann unter die Dusche zu gehen und mich dann einfach frei in meiner Wohnung bewegen zu können. Das war schon toll. Nariman Hamuti hat ein Buch über ihr Leben als Soldatin veröffentlicht. Ein Kapitel heißt »Deutsch ist, wer Deutschland dient«. Es beginnt mit einer Begegnung im Februar 2017. Im Plenarsaal des Reichstags trifft sie auf Sigmar Gabriel, den damaligen Außenminister. Nariman Hamuti, geboren bei Hannover, aufgewachsen in Hannover, steht in ihrer Marineoffiziersuniform vor ihm. Sie wird als Mitglied der Bundesversammlung gleich den deutschen Bundespräsidenten wählen. Und Gabriel sagt zu ihr: Übrigens, Bei mir im Außenministerium arbeitet auch eine Marokkanerin. Also er wollte mir eigentlich sagen, vielleicht kennen Sie die ja. Ja, weil ich natürlich jeden Marokkaner auf der gesamten Welt kenne, weil meine Eltern aus Marokko kommen. Wir sind auch alle miteinander verwandt. Mein Gott, nach Hause. Ja, ich will nach Hause. Sagt uns nicht, weil unser Herz schweigt, unser Herz hätte keine Stimme. Denn es spräche keine Bindung und keinen Abschied. Wollte unser Herz jeden Abschied, der uns geschieht, durchbluten, innig, trauernd, tröstend, dann könnte es geschehen. Denn unsere Abschiede sind eine Legion gegen die euren. Dass der Schrei unserer empfindlichen Herzen so groß wird, dass ihr nachts in euren Betten sitzt und um einen Gott für uns bittet. Darum sind wir eine Generation ohne Abschied. Wir verleugnen den Abschied. Lassen ihn morgens schlafend, wenn wir gehen, verhindern ihn, sparen ihn, uns und den Verabschiedeten. Wir stehlen uns davon wie Diebe, undankbar dankbar und nehmen die Liebe und lassen den Abschied da. Wir sind voller Begegnungen, Begegnungen ohne Dauer und ohne Abschied, wie die Sterne. Sie nähern sich, stehen Lichtsekunden nebeneinander, entfernen sich wieder, ohne Spur, ohne Bindung, ohne Abschied. In ein paar Tagen fliegt Nariman Hamouti als UN-Militärbeobachterin in den Südsudan. Afghanistan als Einsatzort hat sie sich damals bewusst ausgesucht. Den Südsudan nicht. Aber dort wird sie gebraucht, also geht sie dorthin. Deutschlands Versprechen an die Vereinten Nationen ist auch mein Versprechen, sagt sie. Ein halbes Jahr lang wird sie den Friedensprozess zwischen den Bürgerkriegsparteien überwachen. Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in das Land. Die Sicherheitslage ist instabil und von zahlreichen Konflikten auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene gekennzeichnet. Unterstützt von Ernteausfällen, einer der weltweit schlimmsten Hungerkatastrophen und Millionen von Binnenflüchtlingen. Als UN-Militärbeobachterin ist man Auge und Ohr der UNO-Friedensmissionen. Man fährt Patrouille, spricht mit den Konfliktparteien, befragt die Zivilbevölkerung oder begleitet Konvois von Hilfsorganisationen. Die letzten beiden Wochen vor ihrem Abflug verbringt Hamouti in einem Hotel, so wie andere Soldatinnen und Soldaten, die ins Ausland gehen. Einsatzvorbereitende Quarantäne. Es war für mich schlimm, dass ich meine kleine Nichte noch mal im Arm hatte, mich von meinem Vater verabschiedet habe, von meinen Geschwistern und von meinen Nachbarn. Das war wirklich schlimm. Ich bin jetzt seit über einer Woche hier in der Quarantäne und ich weiß, dass es am Dienstag losgeht. Und dann gibt es halt, also heute war so ein Tag, wo ich wirklich wieder Angst hatte und dachte, oh, sehe ich sie jemals wieder. Teil der Einsatzvorausbildung vor jedem Auslandseinsatz ist auch die Vorbereitung auf das eigene Sterben. Ganz konkret. Man regelt seinen Nachlass und lässt ein Foto machen, das im Fall des Todes vor dem eigenen Sarg hergetragen wird. Eine Woche bevor es losging, habe ich mein Testament unterschrieben und habe das notariell beglaubigen lassen. Also hat mein Chef sich diesmal um mein Leichentuch gekümmert. Das fand ich ganz nett von ihm. Jetzt schreibe ich noch eine Anleitung. Das habe ich vorher noch nicht geschafft. Das mache ich jetzt am Wochenende, wie er mit meinem Leichnam umgeht und wie die Beerdigung aussehen muss, falls mir was passieren sollte. Und mit wem er dann zur Unterstützung hat, damit er meine Eltern benachrichtigt, weil mit Militärpfarrer ist es dann ein bisschen unpassend bei einer islamischen Familie. Nariman Hamouti weiß nicht, was genau sie im Südsudan erwartet. Was sie weiß, sie wird wieder anders zurückkommen, als sie weggegangen ist. Wenn sie in Deutschland gelandet ist, wird ihre Familie sie vom Flughafen abholen. Sie wird in Tränen ausbrechen, weil sie überlebt hat. Und dann geht man lange duschen und zieht sich was Normales an. Zu viele Leute gucken mich komisch an. Das sollte mir egal sein, aber es ist nicht so einfach. Die denken immer, man ist verrückt, wenn man irgendwas macht, was nicht so ist, wie was sie kennen. Du stehst am Denkmal für Wolfgang Borchardt im Rosengarten an der Eppendorfer Landstraße. Du guckst dir die kleine Bronzeplastik an. Du liest die Inschrift, die die in den Sockel eingelassen ist. Eine Zeile aus Borcherts letztem Text. Dann gibt es nur eins. Geschrieben hat er ihn wenige Tage, bevor er an den Folgen des Krieges gestorben ist. Mütter in der Welt! Mütter in der Welt! Wenn Sie morgen befehlen, ihr sollt Kinder gebären, Krankenschwestern für Kriegslazarette und neue Soldaten für neue Schlachten. Für neue Schlachten. Mütter in der Welt. Mütter in der Welt. Dann gibt es nur eins. Dann gibt es nur eins. Sagt nein. Sagt nein. Mütter. Mütter. Sagt nein. Nein. Man sieht eine schwangere Frau, die ihren Bauch hält und ein Kind an der Hand hat, was sich mit seinem Gesicht an sie schmiegt, an sie lehnt und das Gesicht in ihrem Bauch vergräbt. Ja. Die Leute gehen mit ihren Hunden Gassi. Die Kacke wird eingesammelt mit Plastikbeuteln. Und ja, mittendrin steht diese kleine Statue. Mittendrin und trotzdem leicht zu übersehen. Wie Menschen, die uns jeden Tag begegnen, die wir sehen könnten, wenn wir sie nur sehen wollten. Normalerweise schaffen wir es, sie auszublenden, obwohl sie mitten in unseren Städten leben, auf den Straßen, über die wir täglich gehen, manchmal direkt vor uns, unübersehbar auf unseren Türschwellen. Und wir? Wir drängen uns mit angehaltenem Atem an ihnen vorbei, den Blick auf einen Punkt ein paar Zentimeter neben oder über ihnen gerichtet. Ein Mann kommt nach Deutschland und da erlebt er einen ganz tollen Film. Er muss sich während der Vorstellung mehrmals in den Arm kneifen, denn er weiß nicht, ob er wacht oder träumt. Aber dann sieht er, dass es rechts und links neben ihm noch mehr Leute gibt, die alle dasselbe erleben. Und er denkt, dass es dann doch wohl die Wahrheit sein muss. Ja, und als er dann am Schluss mit leerem Magen und kalten Füßen wieder auf der Straße steht, merkt er, dass es eigentlich nur ein ganz alltäglicher Film war. Ein ganz alltäglicher Film. Von einem Mann, der nach Deutschland kommt. Einer von denen. Einer von denen, die nach Hause kommen und die dann doch nicht nach Hause kommen, weil für sie kein Zuhause mehr da ist. Und ihr Zuhause ist dann draußen vor der Tür. Ihr Deutschland ist draußen, nachts im Regen, auf der Straße. Das ist ihr Deutschland. Sei still. Das Leben ist so. Erster Akt, grauer Himmel. Es wird einem wehgetan. Zweiter Akt, grauer Himmel. Man tut wieder weh. Dritter Akt, es wird dunkel und es regnet. Vierter Akt, es ist noch dunkler. Man sieht eine Tür. Fünfter Akt, es ist Nacht, tiefe Nacht, und die Tür ist zu. Man steht draußen, draußen vor der Tür. An der Elbe steht man, an der Seine, an der Wolga, am Mississippi. Man steht da, spinnt, friert, hungert und ist verdammt müde. 3. Ein Mann fühlt sich eingesperrt, als er zum ersten Mal wieder eine Tür hinter sich schließt. Moin zusammen, ich bin Chris. Stadtführer für Hinz und Kunst, den Hamburger Straßenmagazin. Ich werde euch jetzt die etwas andere Seite von Hamburg zeigen, nicht die typische Touristenseite, die man so kennt. Und manche gehen fort. Und manche wissen gar nicht, wo sie landen. Und manche bleiben auf der Straße, bei Kälte und Regen, bei Tag und bei Nacht. Aber ich war nicht der typische Bettler. Ich habe also nie auf dem Fußboden gesessen, nie einen Becher in der Hand. Ich habe die Leute immer direkt angesprochen. Irgendwann, Mitte der 90er, kommt Chris Schlapp nach Hamburg. Warum und wie, das weiß er nicht mehr. Bis er die Hamburger Autokennzeichen sieht, glaubt er noch, in Stuttgart gelandet zu sein. Ursprünglich ist er aus dem Ruhrgebiet. Die Verhältnisse sind schwierig, von Anfang an. Ich habe eine Heimkarriere hinter mir und durfte also streng katholisch groß werden unter sogenannten Pinguinen. Die haben sich damals nicht um mich gekümmert. Die haben also nicht darauf geachtet, dass ich eine abgeschlossene Lehre habe oder was weiß ich. Also kein Rückhalt. Mit 17,5 Jahren schmeißt Chris seine Ausbildung zum Dachdecker hin und landet auf der Straße. Seine erste Nacht draußen verbringt er in einem Wartehäuschen auf dem Bahnsteig. Bei der ersten Begegnung sind die Polizisten noch freundlich. Danach nicht mehr. Ich habe Hunger, du. Mich friert. Hörst du? Ich habe Hunger. Die Straße ist finster und alle Türen sind zu. Chris zieht in den folgenden Jahren durch Deutschland und verbringt jede einzelne Nacht auf der Straße. Eine einzige Sache ist ihm wichtig. Die Kranger Kirmes in Herne will er nicht verpassen. Geld für Schnaps, Bier und Zigaretten braucht er jeden Tag. Für Essen nicht unbedingt. Du kannst dir vorstellen, bis zu 3 Pullen Wodka, da habe ich nicht mehr gegessen. Wenn ich was gegessen habe, habe ich gleich wieder ausgekotzt. Chris trägt damals einen Zopf und ist ansonsten kahl rasiert. Wenn er die Leute auf der Straße um Geld bittet, dann sagt er, es hat beim Friseur nicht gereicht, um den Zopf auch noch abzuschneiden. Habt ihr ein bisschen Kleingeld? Manchmal klaut Chris Alkohol und wird erwischt. Also geht er irgendwann in den Laden und trinkt direkt aus der Pulle. Dann kann man ihm den Schnaps wenigstens nicht mehr wegnehmen. Von anderen Drogen lässt er die Finger. Es gibt untereinander in dem Sinne, wenn einer Alkoholiker ist oder Medikamentenmissbrauch macht, der ist relativ noch freundschaftlich unterwegs. Sobald aber die Drogen im Spiel sind, dass du also mehr Geld brauchst, 200, 300 Euro, da ist nichts. Wenn Heroinabhängiger richtig Entzug hat und der weiß, du hast Kohle und rückst ihn nicht raus, kannst du Pech haben, der sticht dich ab. Und wenn das seine eigene Mutter ist. Ich habe Heimweh nach meiner Mutter. Ich habe Hunger auf Schwarzbrot. Es brauchen keine Biskuits zu sein. Nein, das ist nicht nötig. Meine Mutter hätte sicher ein Stück Schwarzbrot für mich gehabt und warme Strümpfe. Und dann hätte ich mich satt und warm zu Herrn Oberst in den weichen Sessel gesetzt und Dostojewski gelesen. Oder Gorki. Das ist herrlich. Wenn man satt und warm ist, vom Elend anderer Leute zu lesen und so recht mitleidig zu seufzen. Aber leider fallen mir dauernd die Augen zu. Chris Schlapp weiß noch auf den Tag genau, wann sich sein Leben ändert. Am 4. Oktober 1995 landet er bei Hinz und Kunst, dem Hamburger Straßenmagazin. Er wird überzeugter Hinz und Künstler. Doch auch in den folgenden Jahren schont das Leben ihn nicht. Er lernt seine große Liebe kennen, die 2006 an Krebs stirbt. Weil ihn alles an sie erinnert, geht er zurück in den Ruhrpott und eröffnet einen Imbiss. Der übersteht die Folgen der Finanzkrise nicht. 2010 kehrt er zu Hinz und Kunst nach Hamburg zurück. Und diesmal bleibt er. Ich werde im Oktober 50 werde ich schon. Alter Schwede, alter Sack. Mann. Ja, das ist auch so ein Punkt. Ne? Die meisten Obdachlosen, die werden meistens nur 48 Jahre im Durchschnitt, wenn die länger auf der Straße gelebt haben. Ne? Und ich habe, wie gesagt, 7 Jahre durchgehend draußen gelebt. Also es war durchgehend, nicht einmal irgendwo unter Dach. Ich bin hundemüde. Ich möchte gähnen können wie ein Hund. Bis zum Kehlkopf gähnen. Und ich kann nicht mehr stehen. Ich bin müde, du. Jetzt will ich nicht mehr. Ich kann nicht mehr, verstehst du? Keinen Millimeter. Keinen. Seit 5 Jahren hat Chris Schlapp einen festen Arbeitsvertrag bei Hinz und Kunst und lebt in einer eigenen kleinen Wohnung. Ich bin eigentlich mittlerweile auch ein kleiner Spießer geworden. Gerade ich, der früher war der Erste, der ich mich geprügelt habe und was ich gemacht habe. Aber bestimmt nicht die normalen Regeln eingehalten habe. Die eigenen 4 Wände machen Chris anfangs zu schaffen. Er fühlt sich eingesperrt. Wie damals bei den Nonnen in der komplett schwarz gestrichenen Zelle. Tagelang sah er nur das Licht durch den Türspion. Chris ist darauf vorbereitet, jederzeit wieder aufbrechen zu müssen. Und ich war da nicht gewohnt, eine Tür zuzumachen. Die ersten Monate hatte ich immer einen Rucksack bei mir an der Tür stehen, mit gepackten Klamotten, Isomatte, Schlafsack, Notfallgeld und Tabak. Ich habe 3 Monate gedauert, bevor ich Möbel angenommen habe, weil ich immer im Kopf hatte, ich verliere wieder die Wohnung. Seine Arbeit füllt Chris Schlapp aus. Er ist stolz auf Hinz und Kunst. Das Straßenmagazin bekommt 2016 das Bundesverdienstkreuz. Die Zeitung ist nur ein Teil des Projekts. Chris zeigt den Menschen ein Hamburg, wie sie es sonst nicht zu sehen bekommen. Viele Menschen sind auf der Straße und nehmen halt, wie gesagt, Drogen, Alkohol zu sich, um das Leben schön zu betäuben. Testet euch mal selber, wie süchtig ihr schon ansatz von süchtig seid. Als Stadtführer von Hinz und Kunst ist er bis zu 400 Mal pro Jahr unterwegs. Er bringt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Orte, die nicht im Reiseführer stehen. Sie erleben die Stadt aus der Perspektive derjenigen, die auf der Straße sind und die man sonst leicht übersieht. Wir versuchen halt mit diesen Rundgängen die Leute halt aufzuklären, dass ein Obdachloser nicht der Sozialschnorzer ist. Dass er eigentlich ein ganz normaler Mensch ist, genau wie du und ich auch, und auch sein ganz normales Leben eigentlich hatte. Und irgendwann durch Schicksalsschläge halt abgestürzt ist. Wie sind Sie denn? Ich heiße Beckmann. Ich bin hier doch geboren. Das ist doch unsere Wohnung. Nein, das stimmt nicht. Das ist unsere Wohnung. Geboren können Sie ja hier meinetwegen sein, das ist mir egal. Aber Ihre Wohnung ist das nicht, die gehört uns. Ja, ja, aber wo sind denn meine Eltern geblieben? Im Februar 1947 läuft draußen vor der Tür im Radio. Wolfgang Borchert wird über Nacht berühmt. Unzählige Hörerinnen und Hörer schreiben Briefe und Karten an die Radiostation. Alle westdeutschen Sender wiederholen das Stück. Theater wollen es auf die Bühne holen. Kleine Lied. Beim Hören habe ich mich die ganze Zeit gefragt, von wann das ist, ob das von heute ist oder ob das schon sehr alt ist. Also die Stimmen klangen alt, aber wie gesprochen wurde, das war nicht altmodisch oder irgendwie verstaubt, sondern das wirkte total energiegeladen und auch frisch irgendwie. Im Dezember 1946 veröffentlicht Wolfgang Borchert sein erstes Buch. Ein Band mit Hamburg-Gedichten. Im Juni 1947 erscheinen Kurzgeschichten. Im November gleich ein zweiter Band. Borcherts flehentliche Bitte: Vergesst den Krieg niemals. Diese Erfahrungen, diese grausamen Erfahrungen, die sind da. Andererseits aber hat er irgendwie eine sehr menschliche Art, wie er mit seinen Figuren umgeht. Bis auf die ausgesprochenen Gegner, die dann unter Umständen der älteren Generation sitzen, meinetwegen der General draußen vor der Tür und seine Familie, werden ja seine Figuren nicht dekonstruiert. Die Soldaten, die unten stehen, ohnehin nicht. Sondern häufig werden sie auch mit einer gewissen Zuneigung dann auch wieder betrachtet, auch in ihrer Unvollkommenheit und in ihrer Not. Wir brauchen keine Dichter mit guter Grammatik. Zu guter Grammatik fehlt uns die Geduld. Wir brauchen die mit dem heißen, heiser geschluchzten Gefühl, die zu Baum, Baum und zu Weib, Weib sagen und Ja sagen und Nein sagen, laut und deutlich und dreifach und ohne Konjunktiv. Heinrich Böll hat gesagt, Wolfgang Borchert hat so geschrieben wie jemand, der im Wettlauf mit dem Tod ist, und dass er so geschrieben hat, als wüsste er, dass er keine Zeit hätte. Und das spürt man auch total in seinen Texten, dass es sowas Uneitles hat und es wie so eine Notwendigkeit ist, das rauszulassen und das festzuhalten, was in ihm vorging. Nun ist der Krieg aus und ich will pennen. Dann gebe ich Ihnen die Verantwortung zurück, Herr Oberst. Ich will sie nicht mehr. Ich gebe sie Ihnen zurück, Herr Oberst. Aber mein lieber Beckmann, Sie erregen sich unnötig. So war doch das gar nicht gemeint. Doch, doch, Herr Oberst. So muss das gemeint sein. Verantwortung ist doch nicht nur ein Wort. Eine chemische Formel, nach der helles Menschenfleisch in dunkle Erde verwandelt wird. Man kann doch Menschen nicht für ein leeres Wort sterben lassen. Irgendwo müssen wir doch hin mit unserer Verantwortung. Hier sind bestimmt auch einige angekommen nach dem Krieg, wenn der Bahnhof noch stand und die Züge überhaupt fuhren. Das weiß ich nicht. Du gehst durch den Hamburger Hauptbahnhof. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist der Bau so stark beschädigt, dass man ihn abreißen und neu errichten will. Stattdessen wird er erst einmal nur notdürftig repariert. Bis 1949 fahren hier keine Züge, aber im August 1945 wird die Bahnhofsmission wieder eröffnet. Helferinnen kümmern sich um Hungernde, Frierende, Kriegsversehrte, Heimkehrer und Flüchtlinge. Menschen, die nichts mehr haben, die nicht wissen, wohin sonst. Denen nichts bleibt, als die Hoffnung, dass es irgendwann besser wird. Dann sagte jemand, Sie haben wohl alles verloren. Ja, ja, sagte er freudig, denken Sie, aber auch alles. Nur Sie hier, Sie ist übrig. Und er hob die Uhr wieder hoch, als ob die anderen sie noch nicht kannten. Einen Atemzug lang war es ganz still auf der Bank. Dann sagte er leise, Und jetzt? Er sah die anderen an, aber er fand sie nicht. 4. Eine Frau ist schon immer auf der Flucht und sehnt sich nach ihren Kindern. Und manche haben das Schlimmste hinter sich. Und es hört trotzdem nicht auf. Denn sie sitzen seit Jahren, wie viele es sind, wissen sie nicht genau, geduldig auf einem langen Flur vor lauter geschlossenen Türen. Sie warten darauf, eingelassen zu werden. Und warten. Und warten. Ich bin ungefähr 30 oder 32 Jahre alt. An meine Kindheit habe ich keine guten Erinnerungen, weil ich in eine sehr religiöse Familie hineingeboren worden bin. Ich hatte keine Freiheit. Ich konnte nicht zur Schule gehen. Mit 13 oder 14 Jahren sollte ich eine Burka tragen. Ich habe also keine guten Erinnerungen an meine Familie und hatte keine gute Kindheit. Für Veda gibt es schon früh im Leben nur eine Möglichkeit. Sie muss weg aus ihrem Geburtsland Afghanistan, fort von den unerträglichen Umständen, fort vom Krieg. Mit ihrer Familie flieht sie in den Iran, wo sie mehrere Jahre bleibt. Wie viele kann sie heute nicht mehr sagen. Schließlich gelangt sie aus dem Iran nach Griechenland. Von dort will sie mit ihrem Ehemann und ihren 3 Kindern weiter nach Deutschland. Und tatsächlich, Veda bekommt die Chance zur Ausreise. Doch der Preis dafür ist unermesslich hoch. Sie muss ihre Familie in Griechenland zurücklassen. Als ich nach Deutschland gekommen bin, war ich erleichtert. Die Menschen waren sehr hilfsbereit. Deshalb habe ich den Iran und Griechenland verlassen, um in Deutschland zu sein. Ich kann nicht lesen und nicht schreiben und ich will, dass es meinen Kindern nicht so geht. Ich liebe Deutschland sehr, weil mir hier so geholfen wurde. Ich möchte hier bleiben. Die Geschichte von Veda in Hannover ist beispielhaft für das Schicksal vieler Menschen, die auf der Flucht sind. Voller Unwägbarkeiten, voller verschlossener Türen. Zuerst dauert Vedas Asylverfahren sehr lange und sie darf die Bundesrepublik nicht verlassen, um ihren Mann und ihre 3 Kinder im Alter zwischen 7 und 12 Jahren in Athen zu besuchen. Schließlich wird ein nationales Abschiebungsverbot festgestellt. Doch ein Familiennachzug ist unter diesen Umständen eine fast aussichtslose Angelegenheit. Ich bin mit meiner Familie in Kontakt. Nur ist es eine schwierige Lage für meine Kinder. Sie brauchen ihre Mutter. Immer wenn ich mit ihnen telefoniere, weinen sie. Meine 12-jährige Tochter macht mir besonders viel Kummer. Deshalb bin ich depressiv geworden. Da sagte er der Uhr leise ins weiß-blaue runde Gesicht, Jetzt weiß ich, dass es das Paradies war. Das richtige Paradies. Auf der Bank war es ganz still. Dann fragte die Frau, und ihre Familie? Er lächelte sie verlegen an. Ach, Sie meinen meine Eltern? Ja, die sind auch mit weg. Alles ist weg, alles. Stellen Sie sich vor, alles weg. Er lächelte verlegen von einem zum anderen, aber sie sahen ihn nicht an. Der Ausbruch der Corona-Pandemie hat Vedas Lage noch aussichtsloser gemacht. Bei der afghanischen Botschaft bekommt sie keinen Termin, um sich alle notwendigen Dokumente zu besorgen. Inzwischen hat sie wenigstens eine Geburtsurkunde. Zu ihrer Familie kann sie trotzdem nicht. Einerseits, sagt Veda, ist sie nach wie vor sehr froh, in Deutschland zu sein. Andererseits macht sie sich jeden Tag Sorgen. Ihr bleibt nur das Warten. Ich war wegen der Depressionen für einen Monat im Krankenhaus. Nach der Entlassung wurde mir gesagt, dass ich nicht mehr in meinem Wohnheim bleiben kann. Deshalb bin ich in ein neues Heim gekommen. Ich habe auch mit dem Jobcenter gesprochen. Ich sollte zur Schule gehen. Aber dann kam Corona und es gab kein Schulangebot mehr. Deshalb kann ich gerade nichts tun. Da hob er wieder die Uhr hoch und er lachte. Er lachte, nur sie hier. Sie ist übrig. Und das Schönste ist ja, dass sie ausgerechnet um 2:30 stehen geblieben ist. Ausgerechnet um 2:30. Dann sagte er nichts mehr. Aber er hatte ein ganz altes Gesicht. Und der Mann, der neben ihm saß, sah auf seine Schuhe. Aber er sah seine Schuhe nicht. Er dachte immerzu an das Wort Paradies. Die Verlorenen haben heute andere Namen. Sie heißen nicht mehr Beckmann, sondern zum Beispiel Veda. Auf die Frage, ob es etwas gäbe, was sie zwischendurch tröstet, wenigstens kurz, antwortet sie mit einem leisen Nein. Sie kann nur hoffen, dass sich irgendwann eine jener Türen öffnet, die im Augenblick so fest verschlossen sind. Es ist sehr schwierig für mich, ohne meine Familie und ohne meine Kinder Freude zu haben oder glücklich zu sein. Es ist nicht einfach, wenn man allein ist und ständig an die Familie denken muss. Das ist das Leben. Ein Mensch ist da. Und der Mensch kommt nach Deutschland. Und der Mensch friert. Der hungert und der humpelt. Ein Mann kommt nach Deutschland. Er kommt nach Hause. Und da ist sein Bett besetzt. Eine Tür schlägt zu und er steht draußen. 5. Ein Mann kommt nach Deutschland und will die Elbe sehen und schreiben und gesund werden. Aber er wird nicht mehr gesund. Das, was an Hamburg so interessant ist, finde ich, ist, dass es selbst bei sehr schlechtem Wetter, so wie heute, es ist einfach nur grau, grau, grau, grau und dunkel. Und auch ja, irgendwie so total unangenehm. Und es ist trotzdem schön. Und man guckt hier über die Alster und es zieht einen nicht runter, sondern irgendwie ist es trotzdem schön. Ein Mann kommt nach Deutschland. Er findet ein Mädchen. Aber das Mädchen hat einen Mann. Der hat nur ein Bein und er stöhnt andauernd einen Namen. Und der Name heißt Beckmann. Eine Tür schlägt zu und er steht draußen. Im Sommer 1947 soll Wolfgang Borchardt in einem Schweizer Sanatorium wieder zu Kräften kommen. Der Zustand, in dem er den Zwischenhalt Basel erreicht, ist verheerend. Er wird auf der Stelle in ein Spital gebracht. Seine Leber ist stark angeschwollen. Er hat ständig Fieber, er leidet Zusammenbrüche und Blutstürze. Ein Mann kommt nach Deutschland. Er sucht Menschen. Aber ein Oberst lacht sich halb tot. Eine Tür schlägt zu und er steht wieder draußen. Ein Mann kommt nach Deutschland. Er sucht Arbeit. Aber ein Direktor ist feige und die Tür schlägt zu und wieder steht er draußen. Trotz allem arbeitet er weiter. Lektoriert Manuskripte, schreibt Briefe, Lyrik. Rosa. Bis zu seinem Tod glaubt er fest daran, wieder gesund zu werden, die verlorenen Jahre nachholen zu können. Der Pathologe, der Borchardts Leichnam untersucht, kann kaum glauben, wie er in seinem Bericht schreibt, dass dieser junge Mensch hat so lange leben und arbeiten können. Keine Zeit zu lügen, könnte man auch sagen. Oder keine Zeit für groß ausgeschmückte, prahlerische Texte, sondern das war einfach alles rau und direkt. Und er musste halt auf den Punkt kommen. Er musste ziemlich schnell auf den Punkt kommen. Ein Mann kommt nach Deutschland. Er sucht seine Eltern. Aber eine alte Frau trauert um das Gas. Und die Tür schlägt zu und er steht draußen. Natürlich, die Dresdner Erfahrungen sind lange mir präsent gewesen, auch in Träumen. Hans-Gerd Winter ist ein kleines Kind, als der Zweite Weltkrieg zu Ende geht. Geboren ist er in Breslau. Bevor er mit seiner Familie ins Sauerland flieht und amerikanische Soldaten ihm dort Schokolade schenken, erlebt er im Februar 1945 die Zerstörung Dresdens aus nächster Nähe mit. Die Bilder verfolgen ihn jahrzehntelang. Das ist erst weggegangen, als ich Dresden dann nach der Wende angeguckt habe und auch die Stelle, wo sich das abgespielt hat, angeguckt habe. Da gingen dann diese Träume weg. Der Schriftsteller muss dem Haus, an dem alle bauen, den Namen geben. Auch den verschiedenen Räumen. Er muss das Krankenzimmer das traurige Zimmer nennen, die Dachkammer das windige und den Keller das düstere. Er darf den Keller nicht das schöne Zimmer nennen. Er darf in dem Haus die Dachkammer bewohnen. Dort hat man die tollsten Aussichten. Toll, das ist schön und grausig. Es ist einsam da oben. Und es ist da am kältesten und am heißesten. Atmo, Wohnhaus, vor der Tür. Du stehst vor dem Haus in Hamburg-Eppendorf, in dem Wolfgang Borchardt geboren wurde. Hier hat er mit aller Kraft, die er hatte, seine Texte geschrieben. Ah ja, ich wollte ja die Anekdote erzählen. Ja, ich habe irgendwo gelesen, dass Wolfgang Borchardt wohl so mit 19... noch bevor er zum Krieg eingezogen wurde, zu seinen Eltern gesagt hat, wartet's nur ab, irgendwann hängt hier eine Plakette am Haus. Ja, er hat recht gehabt. Das ist schon verrückt. Er hat's irgendwie geahnt. Du gehst hinein. Du huschst durchs Treppenhaus. Guckst auf die fremden Klingelschilder. Hinter einer dieser Wohnungstüren hat Wolfgang Borchardt monatelang im Bett gelegen, gepflegt von den Eltern. Hier hat er sich an den Wänden entlang durch die Zimmer geschleppt, wenn er einmal aufstehen konnte. Hier hat der Tod geduldig neben ihm gestanden und mit ihm über die Kriegstrümmer und die Elbe geblickt. Immer die Elbe. Wo bin ich? Mein Gott, wo bin ich denn hier? Bei mir? Bei dir? Und wer bist du? Wer soll ich denn sein, du Küken? Wenn du in St. Pauli von der Landungsbrücke ins Wasser springst? Die Elbe? Ja, die. Die Elbe. Ich möchte ein Leuchtturm sein, in Nacht und Wind, für Dorsch und Stint, für jedes Boot, und bin doch selbst ein Schiff in Not. Hier hat er gehofft und geglaubt und gespürt, dass das Leben, denn er wollte ja so unbedingt leben, dass es bald, endlich, endlich wieder beginnt. Ja, ich möchte immerhin, wenn ich tot bin, so eine Laterne sein, die nachts ganz allein, wenn alles schläft auf der Welt, sich mit dem Mond unterhält. Natürlich per Du. Draußen vor den Türen. Ein Feature von Tabea Sörgel und Martin Becker. Mit Raphael Vogel als jemand. Es sprachen Anja Herden, Alexander Svoboda, Sabrina Sisay und Henning Hartmann. Technische Realisation Kai Schliegelmann und Elke Steinort. Regie Martin Becker. Redaktion Joachim Dix. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2021.